traurig, weiß manchmal nicht mehr, ob es denn noch Wunder gibt. Täglich kreuze ich nun deinen Weg und bin so allein wie du. Doch es fällt kein Wort, ein kurzer Blick soll dir sagen, was ich will. Komm, ich nehm dich in die Arme. Von der Macht der Mensch sich selbst.